Hier hätte man aus dem Wohnzimmerfenster auf den Kolonnenweg spucken können oder einen Papierflieger in die BRD werfen. Darum steht auch ein Stück Mauer dazwischen. 30 Meter Restmauer hat der Bürgermeister gerettet und als Kulturdenkmal markieren lassen. Und als Kleintierhotel mit Plakette fledermausfreundlich, wie vom ADAC empfohlen. Muss in alles Hohle eine Fledermaus? Muss die DDR-Mauer jetzt drollig und nett werden, weil kleine Tierchen sie bewohnen? Oder braucht man die geschützten Geschöpfe, um die nur halbwegs geschützten Mauerdenkmalreste besser schützen zu können?